SWR 2. Ars Acoustica. Das folgende Hörstück können Sie, wenn Sie über eine Surround-Anlage verfügen, in Dolby Digital 5.1 empfangen. Das Stück wird parallel auch in Stereo gesendet. Um den vollen Raumklang genießen zu können, schalten Sie den Empfänger auf Dolby Digital oder auf AC3. Ausgehend von den Arbeiten zum Arts Birthday 2008 vom 17. Januar diesen Jahres ist ein neues Hörstück entstanden, das sowohl zwischen den Stilen und Genres als auch zwischen instrumentalen, vokalen und elektronischen Elementen changiert. Die Aufnahmen der Live-Improvisationen im Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe und im Studio in Baden-Baden wurden in einem Surround-Remix noch einmal in völlig neue Zusammenhänge gebracht. War das Ausgangsprodukt das Umgestalten der Zukunft, so sind wir nun bei der Dekonstruktion der Neukonstruktion angelangt. Die Gestalter der Zukunft haben dabei enorm unterschiedliche Ausgangspositionen. Der niederländische Komponist, Vokalperformer und Lautpoet Jaap Blonk ist ein eigenwilliger Autodidakt und zeichnet sich durch seine kraftvolle Bühnenpräsenz und seine ungebremste Freiheit des Improvisierens aus. Er ist als Dada-Rezitator, Solist und in Zusammenarbeit mit Musikern und Ensembles in den Bereichen der zeitgenössischen und improvisierten Musik international tätig. Die als Vordenker des sogenannten Glitch-Stils mit der Formation Oval bekannte deutsche Elektroniklegende Markus Popp konzentriert sich auf klanglich charakteristische, aus Rechenfehlern oder Computerabstürzen entstehende digitale Klick- und Zoom-Sounds. Die beiden sich zwischen elektronischer und analoger Musik bewegenden österreichischen Geräuschforscher Martin Brandelmeier und Werner Dafeldecker verbindet nicht nur ihr Studium in Wien, sondern sie schufen auch gemeinsame Projekte wie Polwechsel. Der studierte Schlagzeuger und Elektroniker Brandelmeier hat mit seinem innovativen Schlagzeug- und Vibraphonspiel, das sich immer wieder den Computer als Ergänzungsinstrument zunutze macht, in den letzten Jahren viele einflussreiche Bands wie Polwechsel, Trappist oder Radian geprägt. Dafeldecker studierte Kontrabass und war anfangs stark von der experimentellen Jazz- und Rockmusik der 60er und 70er Jahre geprägt. Seit über einem Jahrzehnt konzentriert er sich zunehmend auf zeitgenössische, elektronische und Improvisationsmusik sowie auf genreübergreifende Projekte. Matthias Schubert spielt ein Tenorsaxophon von extremer Expressivität. Jeder Ton ist mit ganzer Hingabe geblasen, jede Phrase ein Ausdrucksgewitter, jedes Solo ein Wechselbad der Gefühle. Er ist Gründer des Matthias Schubert Quartetts und spielt unter anderem im James Joyce Orchestra und bei den Jungle Pilots. Redesigning the Future – Remix. Hörstück von und mit Jaap Blonk, Martin Brandelmeier, Werner Dafeldecker, Markus Popp und Matthias Schubert. Well, I say well. Well, you know what I mean. I mean, you know what I mean. I mean, you know what I mean. I mean, you know what I mean. I mean, you know what I mean. I mean, you know what I mean to say. I mean, you know what I mean to say. I mean, you know what I mean to say. Hey, I mean, that's what I said. That's what I meant. That's what I meant. That's what I meant to try to say to mean to try to try to try to try to try to try to try to try to try to say. That's what I meant. That's what I tried. That's what I said. That's what I meant. That's what I said. That's what I meant. That's what I said. Ihnen Thank you.

Straße helfe durchheben, so die Kraft kaum als Affarei, schlüt am Necho, du Fünfesack. Halb, halb, jo, her, fuch, ich jarka. Den Traum sein um mich, es moi ich. Oh, all von Rambe, te chrege, ham, doge, sa waffe, te bimbe, schrark. Deze dat wie me zo geholpen zijn muzeren met Alohi. Tamis bij Venk is de gronkele, dat stoot te vieren gaan mocht. Als er gehoord, wie me dit de gromma zuiver thee, het Tobi. Nach nuren toe rooi, nach nuren toe rooi. Nach nüre Tür aus ein Kerl, weil mir dich maße Hand ein Gast. Hand ein Gast. Hand ein Gast. Sie fragt oben gleich ein paar Laufen für dich. Sie fragt oben gleich ein paar Laufen für dich. Slaven mink en blark. Hoi, grip ik hier. Aan de mond als ze willen toegeven, zo het voor je. Toegeven, zo het voor je. Toegeven, zo het voor je. Toegeven, zo het voor je. Toegeven, zo het voor je. Alba, kent u die? Doe mij eens opgelakt. Maak hem in mijn. Redesigning the Future Remix. Hörstück von und mit Jaap Blonk, Vokalsolist und Elektronik, Martin Brandelmeier, Schlagzeug, Werner Dafeldecker, Kontrabass und Elektronik, Markus Popp, Elektronik, Matthias Schubert, Saxophon. Toningenieur Winfried Christmann. Tonmeister Manfred Seiler. Mischung und Mastering Clemens Haas. Regie Frank Halbig. Produktion Südwestrundfunk 2008. Redaktion Eckehard Skorupa.